Aussage 60. Sehr geehrte Fahrgäste, Sie befinden sich im ICE 1609 nach Berlin. Dieser Zug fährt in 3 Minuten ab. Die Wagen der ersten Klasse befinden sich im hinteren Zugteil. Dieser Zug fährt heute ausnahmsweise von Gleis 10, nicht wie vorgesehen von Gleis 11. Auf Gleis 11 steht bereit der IC nach Dresden, Abfahrt um 14.59 Uhr. Sehr geehrte Fahrgäste, Sie befinden sich im ICE 1609 nach Berlin. Dieser Zug fährt in 3 Minuten ab. Die Wagen der ersten Klasse befinden sich im hinteren Zugteil. Dieser Zug fährt heute ausnahmsweise von Gleis 10, nicht wie vorgesehen von Gleis 11. Auf Gleis 11 steht bereit der IC nach Dresden, Abfahrt um 14.59 Uhr.